glauben an Gott, den Schöpfer dieser Welt, der nach seinem Bild uns Menschen schuf, uns allen seine ganze Liebe schenkt. Vater ist er uns. Herr, du allein kannst ihm Leben Antwort sein. Du hast das Sterben besiegt. Schenkst uns Hoffnung für die Ewigkeit. Bleibe, Herr, bei uns. Wir glauben an Christus, der als Mensch zu uns kam, seine Liebe uns vorgelebt, bis hin zum Tod für uns Sünder am Kreuz. Bruder, ist er uns. Herr, du allein kannst ihm Leben Antwort sein. Du hast das Sterben besiegt. Du schenkst uns Hoffnung für die Ewigkeit. Bleibe, Herr, bei uns. Wir glauben daran, dass Gottes Geist in uns ist, der Christi Leben uns verstehen lehrt, die Kirche erhält und in der Liebe uns eint. Helfer ist er uns. Herr, du allein kannst ihm Leben Antwort sein. Du hast das Sterben besiegt. Du schenkst uns Hoffnung für die Ewigkeit. Bleibe, Herr.